denn das von dir? Da ist schon vorbei. Und ich krieg ja nicht wieder vor Gericht bis nach drei. Denn die Deutschen noch vor der Polizei. Die Strafe niedrig, ich treib dir Schläge ins Gesicht bis nach drei. Denn die Deutschen noch vor der Polizei. Denn die Zeug sind doch bei der Polizei. Die Strafe ist niedrig, ich